Ja, hallo. Ich melde mich nochmal. Es geht hier hinter dem Ort bei Pforzheim um die Brücke, die hergestellt werden sollte. Und die schlimmsten Befürchtungen sind heute Morgen leider wahr geworden. Die Firma LWS rückt letzt ab mit schwerem Gerät, da sie aus eigener Regie unentgeltlich hier sich angeboten haben, diesen Übergang herzustellen, damit die Ortschaften ins Ahrtal hoch zugänglich gemacht werden, vor allem für uns Landwirte. Wir sind bereit, da reinzufahren, egal was uns da erwartet. Und dies ist unterbunden worden mit der Aussage von offizieller Seite, das ist mir durch den Chef bestätigt worden, mit dem habe ich selbst gesprochen von der Firma, dass die Behörden alles im Griff hätten und man keine privaten Leute bräuchte und keine private Unterstützung. Ja, ich fahre jetzt schauen, wie es da aussieht, ob man durchkommt. Wir sind im Ort am Räumen, immer noch unter fürchterlichen Bedingungen, keine Unterstützung von öffentlicher Seite, also von staatlicher Seite. Die Feuerwehr, ja, kommt mit einem Mann, falls sich jemand verletzt, von den Helfern. Das ist alles. Bundeswehr und Polizei kommen, wenn noch Leichen zu bergen sind, wie heute Morgen wieder in einem überschwemmten Keller gefunden worden ist. Ich fahre jetzt schauen und melde mich gleich nochmal.